1. Der Herr, Jahwe, sagte mir in einer Vision einen Korb mit reifen Herbst fragten. 2. Jahwe fragte mich, was siehst du, Amos? Ich antwortet, einen Korb mit Herbst fragten. Daraufhin erklärt Jahwe, das endist für mein Volk Israel gekommen, ich werd ihnen nicht lange verge ben. 3. An jenem Tag, so spricht der Herr Jahwe, werden die Sangerinnen in den Palasten klagen, denn es wird zahlreich leich en geben, die überall hingeworfen werden. Still wird herrschen. 4. Hort dies, die bedürftigen verfolgt und die armen im Land zugrund richtet. 5. Indem Juk fragt, one ist der Newman vorbe, damit wir getrade verkaufen konnen, und one der Sabbat, damit wir korn anbieten konnen. Debi verkleinet das Efer, vergrößert das Gewicht und forscht betrügerisch die Wage. 6. Kauf die Geringen für Geld und die Bedürftigen für den Preis eins pari Schuh, warende sogar den Abfall des Korns verkauft. 7. Jahwe hat bei dem geschworen, der Jacob Stolz ist, Warlich, ICH word kein ira taten gemels verges sen. 8. Salty die erde die Schalb nicht beben und alia bewohner trauen, warend sie sich überall hebt und senkt wider nil in Ägypten? 9. An jenem Tag, so spricht der Herr Jahwe, word ICH die Sun am Mittag untergehen lassen und finsternis über die erde am helikten Tag senden. 10. ICH word your fest in Trauer verwandeln und all your Lieder in Totenklagen. Über alhaften word ICH Trauergewander legen und Jeds Haupt kol scheren. Die Trauer word so gross sein wie die am einen einzigen Sohn und der Tag word bitterenden. 11. Warlich, es werden Tage kommen, so spricht der Herr Jahwe, und denen ICH einen Hunger in das Land senden word, nicht Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern einen Hunger danach, die word Jahwe zu horen. 12. Sie werden von einem Meersam anderen und von Norden nach Osten am Herren, das wird Jahwe zu suchen, doch sie werden es nicht finden. 13. An jenem Tag werden die schönen Jungfrauen und die starken Männer vor Durst in Ohnmacht fallen. 14. Diegenigen, die bei den Gottsen Samarias schworen und sagen, so war den Gott lebt, dann, und so war den Gott lebt, o Beersheba, werden fallen und nicht wieder aufstehen.